Schulfunk auf NDR 3. Heute mit folgenden Sendungen. Gleich zu Beginn ein Stück Kulturgeschichte des Alltags. So kam der Mensch zum Brot. Um 11.30 Uhr gibt es dann wieder News of Sandy. Sandy findet diesmal eine neue Wohnung und zieht dort ein. Um 11.45 Uhr Verkehrserziehung für Grundschüler. Mit Moritz unterwegs. Wir haben keinen Spielplatz. Und um 12.05 Uhr im Schulfunk für alle der Musikreport. Unter dem Titel Herr Sachs erfand das Saxophon können Sie dort heute Musik für Saxophon hören. Das war unser Überblick. Und jetzt zuerst Kulturgeschichte des Alltags. So kam der Mensch zum Brot. Guten Tag. Guten Tag, Helga. Na, kaufst du heute ein? Ja. Hast du einen Zettel? Das weiß ich so. Mehl hat Mutti gesagt, 1 Kilo. Und Brot, ein halbes Schwarzbrot. Das dunkle? Schön frisch soll es sein. Noch ganz warm. Von heute Morgen. Sonst noch was? Ein Brötchen darf ich mir noch nehmen, hat Mutti gesagt. Bitte. Das schmeckt so knusprig. Ein kleiner Einkauf. Ganz alltäglich. Auch die Waren, die Helga eben gekauft hat. Mehl, Brot, Brötchen. Nichts Besonderes. Wirklich nichts Besonderes? Das goldgelbe Brötchen, in das Helga gerade so herzhaft hineinbeißt. Oder das Brot, das Helga jetzt im Einkaufsnetz nach Hause trägt. So locker, duftend, mit brauner, fester Kruste, rund und voll gebacken. Es ist doch etwas Besonderes. Denn ein solches Brot entsteht nicht von selbst. Solches Brot hat der Mensch erst erfinden müssen. Ja, und auch das Mehl ist eine Erfindung. Die Art und Weise, das Korn zu Mehl zu mahlen und daraus Brot zu backen, ist erst erfunden und dann immer wieder verändert und verbessert worden. Ein langer Weg bis heute. Wir wollen ihn einmal verfolgen, den Weg vom Korn zum Mehl und vom Mehl zum Brot, wie es heute ist und wie es früher war. Gehen wir gleich mal dahin, wo das Korn zu Mehl wird. So eine moderne Mühle ist ein hohes, vierstöckiges Haus, dem man nicht von außen ansieht, dass drinnen Korn gemahlen wird. In allen Stockwerken stehen Motoren, Maschinen, Mahlwerke, Mehlrutschen. Im obersten Stockwerk läuft das Korn, Roggen oder Weizen, in das erste der Mahlwerke. Es wird von 2 Walzen erfasst, zu Schrot zerbrochen und zerquetscht, läuft weiter nach unten zum nächsten Mahlwerk, wird feiner zermahlen, dann noch feiner und noch feiner, bis es im untersten Stockwerk als feinstes Roggen- oder Weizenmehl in Tüten oder Säcke verpackt und verladen wird. In so einer modernen Mühle werden täglich 20 Güterwagen voll Korn zu Mehl vermahlen. Eine beachtliche Menge. Aber trotzdem sieht man nur wenige Menschen bei der Arbeit. Sie kontrollieren Messgeräte, bedienen Hebel und Schalter, überprüfen die Maschinen, lesen Zahlen ab und notieren sie. Das alles verlangt Aufmerksamkeit, strengt vor allem den Kopf an, die Muskeln kaum. Das war früher anders. Damals, als der Müller noch keine Elektromotoren, ja nicht einmal eine Dampfmaschine als Helfer hatte. Er musste andere Kräfte ausnutzen. Ein Haus direkt am Bach. Sein munter fließendes Wasser dreht ein großes, hölzernes Rad. Drinnen im Haus treibt die Achse einen Mühlstein an. Eine Wassermühle. Früher gab es viele solcher Mühlen. So viele, dass sie sogar in Volksliedern vorkommen. Sehen wir uns in der Mühle einmal genauer um. Staubig ist es hier. und dunkel. Es riecht nach Mehl. Ein großes Zahnrad bewegt ein kleineres. Ah, und da ist ja auch der große hölzerne Bottich. Darin müssen die Mühlsteine sein. Gerade schüttet der Müller Korn in den Bottich. Ja, und was in dem hölzernen Bottich rumpelt, sind tatsächlich die Mühlsteine. Es sind zwei. Der eine Stein, der von der Achse des Wasserrades gedreht wird, der Läuferstein. Und darunter der andere Stein, der sich nicht bewegt. Und auf dem der Läuferstein sich dreht. Nur ein ganz schmaler Spalt ist zwischen den Steinen und in diesen Spalt rieselt das Korn, wird zerbrochen, zerrieben, zermahlen. Der hölzerne Bottich fängt das Mehl auf, das aus dem Spalt herausrieselt. Aber dieses Mehl war nach dem ersten Mal noch nicht fein genug. Wiederholt musste der Müller den Bottich leerschaufeln und das Mehl erneut in das Mahlwerk schütten. Das Wasserrad machte aber nur einen Teil der Arbeit. Die Säcke mit Korn und Mehl mussten gehoben, getragen, ausgeschüttet, gefüllt werden. Schon nach kurzer Zeit war der Müller über und über mit Mehlstaub bedeckt. Staub, der Haut und Lunge reizte. Und abends spürte er noch lange das Gewicht der schweren Säcke im Rücken. Genauso hart wie der Wassermüller arbeitete auch der Müller, dessen Mühle der Wind antrieb. Auch Windmühlen gab es früher oft, vor allem in flachen Gegenden, wo der Wind ungehindert weht. Da heißt es in einem Lied, wo auf dem Berge die Winde wehen, da hat der Müller die Mühle stehen. Weht der Sturm an Frühlingstagen, muss sie sich gewaltig plagen. Und der Müller ist recht froh, denn die Mühle geht jetzt so. Ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab, eilig geht es klipp und klapp. Wo auf dem Berge die Winde wehen, da hat der Müller die Mühle stehen. Mit Berg ist ein kleiner Hügel, eine flache Anhöhe gemeint, auf der die Mühle stand, um nur ja jeden Wind auszunutzen. Denn kein Wind, keine Arbeit, kein Verdienst. Wind- und Wassermühlen kommen uns heute altertümlich vor. Aber es waren doch schon recht komplizierte Maschinen, wenn wir sie mit noch älteren Mühlen vergleichen. Eine Kornmühle vor 4000 Jahren. Sie steht am Rande eines kleinen Dorfes am Nil im alten Ägypten. Eine ganz einfache Mühle. In der Mitte eines kreisrunden Platzes aus gestampftem Lehm liegt ein runder Mahlstein, darauf ein Läuferstein. An ihm ist ein langer Querbalken befestigt, der von einem Ochsengespann immerzu im Kreis gedreht wird, wie in einem Karussell, nur viel langsamer. Solche Mühlen gibt es auch noch heute in Ägypten. Man sieht, die beiden Mühlsteine, der Läuferstein und der Bodenstein, sind eine alte Erfindung, die sich bewährt hat. Eine einfachere Mühle kann es nicht geben, denkt man. Und doch gab es sie, damals, vor 4000 Jahren und auch schon lange davor. Auch hier mahlt jemand Korn zu Mehl. Eine Frau. Sie kniet vor einem großen, flachen Stein. Auf ihn hat sie Weizenkörner gehäuft. Zwei, drei Hände voll, mehr nicht. Jetzt packt sie mit beiden Händen einen kleineren Stein, der auf dem großen liegt. Der kleinere Stein ist länglich und abgerundet. Sie packt ihn und presst ihn mit aller Kraft gegen die Reibfläche des großen. Und drückt und zieht ihn hin und her und hin und her, immer über die Körner weg. Es dauert lange, bis sie in weißes Mehl verwandelt sind. Eine harte Arbeit. Von den Frauen in den Dörfern und Städten des alten Ägyptens verrichtet. Eine Arbeit, die schlecht angesehen ist, die verachtet wird. Diese Handmühle, war die einfachste Mühle, die die Menschen je erfunden hatten. Niemand musste erst einen Fachmann fragen, wenn er so eine Mühle im Hause gebrauchen wollte. Es kam nur darauf an, einen passenden Bodenstein zu finden und einen kleineren Reibstein dazu. Kein Wunder, dass diese Mahlsteine noch viele hundert Jahre später benutzt worden sind. Manche sind in unserer Zeit wieder zum Vorschein gekommen, bei Ausgrabungen zwischen den Überresten von Häusern aus sehr alter Zeit. In manchen Museen kann man solche Mahlsteine sehen. Und auch bei Reisen in die ärmsten Gegenden der Welt. Dort wird noch heute das Korn von den Frauen so gemahlen. Wenn das Korn zu Mehl gemahlen ist, dann hat der Müller seine Arbeit getan. Und ein anderer ist an der Reihe, der Bäcker. Er weiß, wie man aus Mehl, Wasser und Salz lockeres, duftendes Brot mit einer knusprigen Kruste macht. Er hat es gelernt von einem Bäcker und der wieder von einem Bäcker vor ihm und so weiter. Aber irgendwann muss die Geschichte doch einmal angefangen haben. Die Menschen, die vor 6.000-7.000 Jahren gelebt haben, kannten bereits Brot. Ein sehr einfaches zwar, aber auch schon damals war es, wie heute, aus Mehl, Wasser und Salz gebacken. Wer der Erfinder des Brotes ist, wissen wir nicht. Vermutlich hat es viele Erfinder gegeben. Wie wurde das Brot damals gemacht? Mehl und etwas Salz wurden mit Wasser vermengt und zu einem zähen Teig geknetet. War der Teig geschmeidig genug, dann formte man aus kleinen Portionen flache, pfannkuchenartige Fladen. Die Fladen wurden auf einen heißen Stein gelegt, manchmal auch in einen Ofen. Da wurden die Teigscheiben schnell braun und kross, aber sie blieben flach und hatten keine lockere Krume, so ähnlich wie Knäckebrot. Das Fladenbrot musste auch warm gegessen werden, weil es schnell steinhart wurde und kaum mehr zu beißen war. Lange, lange Zeit war das Fladenbrot die einzige Art von Brot überhaupt, bis irgendjemand eine wichtige Entdeckung machte. Wer, wissen wir nicht, nur, dass es in Ägypten geschehen ist, vermutlich vor 4000 Jahren. Wie kam es dazu? Die Völker, die gelernt hatten, Fladenbrote zu backen, setzten immer nur so viel Teig an, wie sie für eine Brotmahlzeit brauchten, nicht mehr. Denn was übrig blieb an Teig, begann, besonders in den warmen Ländern, rasch zu faulen. Der Teig gärte, er wurde sauer. Wahrscheinlich haben sie geglaubt, ein solcher Teig sei verdorben und ungenießbar und haben ihn weggeworfen. Bis einer auf die Idee kam, aus Neugier vielleicht, diesen Teig doch mal in den Ofen zu schieben. Wie groß muss das Erstaunen gewesen sein, als dann das fertige Brot zum Vorschein kam. Ganz anders als die trockenen, harten Fladen. Nämlich Brot, wie wir es heute kennen. Ein Brot mit Krume und Kruste. Weich, locker, duftend. Ein Wunder. Ein großes Geheimnis. Die Ägypter lernten rasch, mit solchem Sauerteig zu backen. Wie sie auch entdeckten, dass dieser Sauerteig sich von selbst vermehrt, wenn man eine Portion davon mit frischem Mehl und Wasser vermischt und daraus wieder einen Teig knetet. Ein paar Stunden später und der Teig ist wieder sauer. Dieser Sauerteig ist in der Farbe von Fladenteig nicht zu unterscheiden. Nimmt man ihn aber in die Hand, dann fühlt man, wie viel leichter, lockerer, luftiger der Sauerteig ist. Und er schmeckt tatsächlich säuerlich. Wie ist das möglich? Nun, die Bäcker im alten Ägypten wussten damals noch nicht, was heute jeder Bäckerlehrling lernt. Jeder Teig enthält winzige Pilze und Bakterien. Lebewesen, so klein, dass man sie nur unter dem Mikroskop erkennen kann. Sie ernähren sich von Stoffen im Teig. Lässt man nun den Teig an einem warmen Platz offen liegen, dann vermehren sich diese kleinen Lebewesen sehr rasch. Sie erzeugen dabei ein Gas, Kohlensäuregas, das im Teig unzählige winzige Bläschen bildet. Das Gas dehnt sich aus, will aus dem Teig entweichen, aber der zähe Teig hält die Kohlensäure in den Bläschen gefangen. Und je mehr Gas sich entwickelt, desto stärker blähen die Bläschen den Teig auf, er wächst, so scheint es jedenfalls, wird dabei locker und luftig. Beim Backen dann sterben in der Hitze des Ofens die Pilze und Bakterien ab. Das Kohlensäuregas dehnt sich noch weiter aus und macht den Teig noch lockerer. Wenn der Teig ausgebacken ist, ist er zur Brotkrume geworden. Die ursprünglichen Gasbläschen sind ja in einer Scheibe Brot noch deutlich zu erkennen. Wenn die Bäcker früher das alles noch nicht gewusst haben, auf das Backen verstanden sie sich auch damals schon. Schauen wir doch einmal einem ägyptischen Bäcker aus dem Jahre 2000 vor Christus bei seiner Arbeit zu. Er knetet den gesäuerten Teig kräftig durch und teilt von dem großen Klumpen einen kleinen ab. Nicht um daraus ein Brot zu formen, nein, er wirft den Klumpen in dieselbe Schüssel, aus der er vorhin den Sauerteig genommen hat. Er sorgt vor, für morgen früh. Jeder Bäcker behält von jedem frisch zubereiteten Sauerteig einen Klumpen zurück, mit dem der frische Teig am nächsten Tag gesäuert wird. War das geschehen, dann behielt er wieder ein Stück davon für den nächsten Tag zurück und so weiter, jahrelang. Kein Wunder, dass in den Häusern der Ägypter der Sauerteig so sorgfältig aufbewahrt und gehütet wurde, wie bei anderen Völkern das Feuer. Was die Brote anbetrifft, waren die Ägypter sehr erfindungsreich. Unser Bäcker greift sich einen Klumpen Teig, wiegt ihn auf einer Waage ab und drückt und knetet den Ballen zu den verschiedensten Formen, wurstförmig, dreieckig, ringförmig. Und doch achtet er bei jeder Form genau auf das vorgeschriebene Gewicht, mit Rücksicht auf seine Kunden. Auch das war damals nicht anders als heute. Und nun kann das Backen losgehen. Der Ofen ist vorgeheizt, die Asche ist ausgeräumt, dann verschwindet ein Brot nach dem anderen in der Höhle, deren Lehmwände heiß genug sind, um aus dem Teig leckeres Weißbrot zu backen. Damals waren die Ägypter die einzigen auf der Welt, die Brot aus Sauerteig backen konnten. Kein Wunder, dass sie, weil sie es so gern und so oft aßen, von anderen Völkern die Brotesser genannt wurden. Immer neue Brotarten dachten sie sich aus. Sie bestreuten es mit Sesamkörnern oder Mohn. Sie mischten Früchte darunter, wie zum Beispiel Feigen und Datteln. 50 Brotsorten sollen sie gekannt haben. So steht es jedenfalls in Schriften, die man aus jener Zeit gefunden hat. Bei uns lernte man erst viel, viel später die Kunst, aus Sauerteig Brot zu backen.